In der Demokratischen Volksrepublik Korea wurde der Bodenstatist vom Hochleistungstriebwerk der Tegu-Rakete für Synchronsatelliten, das man in der TIVJK erstmals entwickelt hat, erfolgreich durchgeführt. Das ist ein Ergebnis der heroischen Anstrengungen der Raumfahrtwissenschaftler und Techniker für die Entwicklung der friedlichen Raumfahrttechnik des Landes auf eine höhere Etappe, entsprechend der großen Konzeption der Partei der Arbeit Koreas zum Aufbau einer Raumfahrtnation. Marschall Kim Jong-un, Vorsitzender der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten und oberster Befehlshaber der koreanischen Volksarmee, leitete auf dem Erdsatellitenstartplatz Sohae den Test an. Das neu entwickelte Hochleistungstriebwerk ist ein Einzelmotor mit der Triebkraft von 80 Tonnen Force. Der Test erfolgte in einer Arbeitszeit von 200 Sekunden und mit dem Ziel, die Verbrennungseigenschaften des Verbrennungsraums des Triebwerkes und die Bewegungsgenauigkeit und strukturelle Zuverlässigkeit von verschiedenen Ventilen und Steuerungssystemen endgültig festzustellen. Marschall Kim Jong-un erteilte den Befehl zur Durchführung des Versuches. Mit einer donnerartigen Detonation wurde aus dem Triebwerk ein gigantischer Feuerstrahl ausgeworfen. Durch den Erdstarttest des neuartigen Hochleistungstriebwerkes der Tegu-Rakete für Synchronsatellit wurde vollkommen bestätigt, dass die technischen Kennziffern des Motors einschließlich der Triebkraft den Sollwert konkret erreicht haben und dass die Kennwerte aller Systeme im ganzen Verlauf der Arbeit stabil bleiben. Mit der Entwicklung des Hochleistungstriebwerkes wurde die wissenschaftlich-technische Garantie dafür geschaffen, während des staatlichen Fünfjahresplans für die Weltraumerschließung die Tegu-Rakete für Synchronsatellit mit Sicherheit zu entwickeln. Die TIVJK verfügt nun über die zufriedenstellende Beförderungsfähigkeit im Weltniveau allerlei Satelliten wie auch den Erdbeobachtungssatelliten zu starten. Kim Jong-un gab seiner großen Zufriedenheit mit dem Testergebnis Ausdruck und schätzte die Funktionäre, Wissenschaftler und Techniker der staatlichen Verwaltung für Weltraumerschließung NADA dafür hoch, in einer kurzen Zeit die von der Partei gegebenen Aufgabe hervorragend erfüllt zu haben. Er sagte, dass die Weltraumwissenschaft und Technik und Raumfahrtindustrie ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der nationalen Kräfte seien. Man solle in vollen Touren die Arbeiten zur Durchsetzung des staatlichen Fünfjahresplans für die Weltraumerschließung forcieren und somit einen breiten Weg zur Eroberung des endlosen Kosmos aktiv öffnen. Die Erschließung und Nutzung des Weltalls seien, so fuhr Kim Jong-un fort, ein wichtiger Kurs der Partei und eine schwerwiegende, kontinuierliche staatliche Angelegenheit. Die NADA solle bei der Weltraumerschließung das Schwergewicht auf die Entwicklung des Satelliten legen, mit eigener Kraft und Technik noch mehr Satelliten von verschiedenen Verwendungszwecken herstellen bzw. starten, so in wenigen Jahren aus der TIVJK einen Start machen, der den Synchronsatelliten besitze. Mit der Durchsetzung des Kurses der Partei auf die Wertschätzung der Wissenschaft und Technik würden zurzeit selbst in der schwierigen wirtschaftlichen Situation des Landes ununterbrochen in Hightech-Bereichen, darunter auch Raumfahrttechnik, beispiellose bewundernswerte Erfolge von Weltbedeutung erzielt. Gestützt auf den Erfolg diesmaligen Testes solle man die Vorbereitung auf den Satellitenstart schnellst beenden und somit dem Volk die Nachricht über einen weiteren großen Sieg mitteilen, dem Volk, das wegen der gemeinen Sanktionen der Feinde den Gürtel enger schnallen müsse, trotzdem aber unverändert nur der Partei vertraue, ihr folge und unerschütterlich lebe und kämpfe.